Erster König Asa tat, was gut war. Es war gut vor Gott, seinem Herrn. Zweiter, er machte die fremden Altäre weg. Er zerstörte die Opferhöhen. Er fällte die heiligen Bäume. Dritter, Asa sagte den Leuten in Juda, folgt Jahwe, eurem Gott. Haltet seine Regeln und Gebote. Vierter, er nahm alle Opferhöhen aus den Städten Judas weg. Das Land hatte Frieden unter ihm. Fünfter, Asa baute starke Städte in Juda. Das Land hatte Frieden. Niemand kämpfte gegen ihn. Jahwe gab ihm diesen Frieden. Sechster, Asa sagte zu den Leuten in Juda, wir wollen Städte bauen. Wir bauen Mauern, Türme und Tore. Das Land ist noch offen. Wir haben Jahwe, unserem Gott, gefolgt. Er gab uns Frieden überall. Sie bauten, und es gelang ihnen gut. Siebter, Asa hatte eine große Armee. Aus Juda kamen 300.000 Männer. Sie trugen Schilde und Speere. Aus Benjamin kamen 280.000 Männer. Sie trugen kleine Schilde und Bögen. Alle waren starke Kämpfer. Achter, ein Mann namens Sera kam. Er war aus Kusch. Er hatte eine sehr große Armee. Es waren 1 Million Soldaten. Sie hatten auch 300 Wagen. Sie kamen bis zur Stadt Maresa. Neunter, Asa ging ihm entgegen. Sie trafen sich im Tal Zephata. Das Tal war bei Maresa. Dort machten sie sich bereit zum Kampf. Zehnter, Asa rief zu Jahwe, seinem Gott. Er betete, Jahwe, nur du kannst helfen. Du hilfst dem Schwachen gegen den Starken. Hilf uns, Jahwe, unser Gott. Wir vertrauen auf dich. In deinem Namen kämpfen wir. Jahwe, du bist unser Gott. Kein Mensch kann gegen dich bestehen. Elfter, Jahwe besiegte die Kuschiten. Er tat es vor Asa und den Leuten aus Juda. Die Kuschiten rannten weg. Zwölfter, Asa und seine Soldaten jagten sie bis Gera. Viele Kuschiten starben. Niemand blieb am Leben. Jahwe und sein Herr besiegten sie ganz. Asa und seine Leute nahmen viel Beute mit. Dreizehnter, sie eroberten alle Städte um Gera. Die Leute hatten Angst vor Jahwe. Sie plünderten alle diese Städte. Dort gab es viel zu holen. Vierzehnter, sie nahmen auch die Zelte und Tiere. Sie nahmen viele Schafe und Kamele. Das war ihre Beute. Dann gingen sie zurück nach Jerusalem.